بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Wir hatten das letzte Mal den Gottesbeweis der Fitra beendet und kommen nun zum Verstand. Auf Seite 43 geht es nun weiter. Da sagt der Verfasser, Hafizahullah, der Verstand, er ist jener Teil des Körpers, der auf hervorragendste Weise die Existenz Allahs beweist. Denn der Verstand ist ein Teil des Menschen und Allah, gepriesen sei er, wies jedem Teil eine Aufgabe zu. Die Aufgabe des Verstandes ist das Nachdenken, die Betrachtung und Überlegung, die Gründe, die dem Herzen Gewissheit geben und zur Überzeugung führen, lassen sich also zusammenfassen in Betrachtung, Nachdenken und Überlegung. Die Welt, die uns umgibt, wurde auf der Grundlage des Verstandes errichtet und ihr Fortgang gründet auf seinen Ideen. Würde der Verstand stillstehen, käme auch jegliche Tatkraft zum Stillstand. Würden wir einem Menschen die Frage stellen, ob all die Geschöpfe aus sich selbst heraus entstanden sind oder ob sie vielleicht zufällig auf diese Weise ins Leben gerufen worden sind, und er würde antworten, dass sie von selbst entstanden seien, so sagen wir, das ist der Vernunft gemäß unmöglich, da sie doch nicht vorhanden waren. Wie sollten sie existieren, wenn sie nicht existent waren? Etwas, das nicht existiert, ist nichts, bis es erschaffen wird. Wenn behauptet wird, sie seien zufällig entstanden, so sagen wir, auch das ist unmöglich. Sind all die Gegenstände und Geräte, die uns umgeben, etwa zufällig entstanden? Darum wurde auch all das Sein, das dich umgibt, mit seinen Wohltaten und all seinen Geschöpfen von einem Schöpfer ins Leben gerufen. Und dieser ist Allah subhanahu wa ta'ala. Der Erhabene sagt in Surat Yunus, قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. Das heißt ungefähr, sag, schaut, was in den Himmeln und auf der Erde ist, aber die Zeichen und Warnungen werden den Leuten, die nicht glauben, nicht nützen. Und er sagt subhanahu wa ta'ala in Surat Ali Imran, إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Das heißt ungefähr, in der Schöpfung der Himmel und der Erde und in dem Unterschied von Tag und Nacht liegen wahrlich Zeichen für diejenigen, die Verstand besitzen. Viele ähnliche Hinweise finden sich im Buch Allahs und in der Sunna seines Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wenn der menschliche Verstand jedoch aufhört, seiner Aufgabe, die ihm übertragen wurde, nachzukommen, um auf dieser Erde zu leben und sich im Jenseits zu erfreuen, so sinkt der Mensch auf die Verstandsstufe des Tieres herab, wie Allah azza wa jalla sagt in Surat al-A'raf, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Das heißt ungefähr, wir haben ja schon viele von den Jinn und den Menschen für die Hölle erschaffen. Sie haben Herzen, mit denen sie nicht verstehen. Sie haben Augen, mit denen sie nicht sehen. Und sie haben Ohren, mit denen sie nicht hören. Jene sind wie das Vieh. Aber nein, sie irren noch weiter ab. Jene sind überhaupt die Unachtsamen. Denn die gedankenlose Nachahmung legt einen Schleier auf den Verstand, der ihm die Freiheit nimmt und vom Nachdenken abhält. begnügen wir uns mal mit diesem Abschnitt, um nun auf diesen Punkt zu kommen. Wir haben gesagt, Al-Quran hat nicht lange darüber diskutiert, ob Allah existiert oder nicht. Warum? Ja? Zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, nein, da gab es genug ungläubige Menschen. Die Mehrheit war damals nicht gläubig. Wegen der Fitra. Weil die Existenz Allahs beim Menschen natürlich veranlagt ist. Und das haben wir ja in den vorherigen Vorträgen erörtert. Deswegen diskutiert Al-Quran nicht lange herum. Aber es gibt einige Zeichen bzw. einige Ayat, die auf die rationale Ebene argumentieren. Und dazu gehört die Ayat, Am khuliqu min ghayri shay'in, am humul khaliqun. Wurden sie denn durch nichts erschaffen oder haben sie sich selbst erschaffen? Das heißt, wir werden jetzt hier rein rational argumentieren. Wir wissen, und das ist der erste Schritt bei der Argumentation, dass wir existieren. Es gibt Philosophen im Skeptizismus, die selbst das in Frage stellen, ob wir denn existieren oder nicht. Und da kam ja Descartes am Ende auf diese glorreiche Erfahrung, dass er gesagt hat, ich denke, also bin ich. Er hat dann gemerkt, die Tatsache, dass ich nachdenke, belegt ja, dass hier irgendetwas existiert, was nachdenkt. Also belegt das, dass ich bin, dass ich existiere. Auf die Philosophen, die das in Frage stellen, darauf brauchen wir gar nicht zu antworten, dass sie sagen, kann ja sein, dass alles nur Schein ist und nicht Sein. Ja, dass alles nur im Gedanken ist, aber tatsächlich existiere ich nicht, ihr existiert eigentlich auch nicht und das Buch existiert auch nicht, das ist einfach nur eine Einbildung. So tief wollen wir jetzt nicht fallen, sondern wir sagen, es ist klar für jeden, der einen gesunden Menschenverstand besitzt, dass wir existieren. Wenn wir nun existieren, dann ist die Frage, wie kamen wir dazu, dass wir existieren? Hier sagt Allah Azza wa Jal, wurden sie durch nichts erschaffen? Das heißt, gibt es keine Ursache für ihr Existieren? Oder haben sie sich selbst erschaffen, also sind sie selbst die Ursache ihrer Existenz? Die erste Möglichkeit, wurden sie durch nichts erschaffen, widerlegt jeder gesunde Verstand, denn wir wissen, alles hat eine Ursache. Jede Wirkung hat eine Ursache. Dass dieses Buch hier auf dem Tisch ist, das ist nicht einfach so geschehen, sondern jemand hat dieses Buch auf diesen Tisch gelegt. Dass in diesem Becher nun Wasser ist, hat eine Ursache. Das kam nicht einfach so, das weiß jeder. Jemand kam und hat hier Wasser reingeschüttet in dieses Becher. Dieses Wasser wiederum, wo hat er es her? Aus einer Flasche. Das heißt, die Ursache ist diese Flasche. Die Flasche wiederum wurde irgendwo in einer Firma gefüllt. Die Firma wiederum und so weiter und so fort. Wir kommen zu einer Ursachenkette, Ursachenwirkung. Jetzt gibt es aber eine besondere und wichtige Angelegenheit, die die Logik festlegt und jeder Menschenverstand dies nachvollzieht, dass diese Kette an Ursachen, die Ursache von B ist A und die Ursache von A ist irgendetwas anderes und so weiter und so fort, diese Ursachenkette muss eine Eigenschaft haben. Welche Eigenschaft muss diese Ursachenkette haben, damit sie überhaupt existiert? Ja? Das bedeutet, diese Ursachenkette muss einen Beginn haben. Es darf also logischerweise nicht ins Unendliche gehen. Ja? Es darf nicht ins Unendliche, nicht in der Zukunft, sondern in der Vergangenheit. Ja, also eine unendliche Ursachenkette darf nicht existieren. Warum denn nicht? Was ist denn daran so schlimm, wenn wir sagen würden, nein, es geht bis minus unendlich. Es geht bis ins Unendliche. Die Ursache, und das ist die Ursache davon, und das ist die Ursache davon, und das ist die Ursache davon, und so weiter und so fort. Was ist denn daran so schlimm? Warum muss der Verstand dies ablehnen und leugnen? Ja? Ja, und wenn es keinen Anfang gibt, wo ist das Problem? Das heißt, es wird alles wir sind noch nicht bei dem Punkt, dass es Allah ist. Wir reden ganz rational jetzt, ja, mit einem Atheisten, der an Allah gar nicht erst glaubt. Okay, ja. Rein logisch muss es nicht. Also rein logisch. Nur weil es ein Ende gibt, muss es einen Anfang geben. Das reicht logisch noch nicht aus. Ich meine, das stimmt. Aber logisch reicht es nicht aus. Dann wäre diese Ursachenkette gar nicht existent. Wenn sie nie angefangen hätte, wenn sie nie begonnen hätte, was bedeutet denn das? Wenn du nie rausgegangen wärst, wärst du dann nach Berlin angekommen? Die Tatsache, dass du in Berlin bist, belegt denn was? Dass du angefangen hast zu fahren, zu gehen, zu fliegen. Das bedeutet, diese Ursachenkette muss einen Beginn haben. Es kann nicht sein, dass sie ins Unendliche geht. Das versteht jeder Mensch, der einen Verstand hat. Jetzt kommen die Kritiker. Wir sagen natürlich, und der Beginn ist wer? Allah. Jetzt kommen die Kritiker und sagen, ja, wer sagt mir denn, dass das Allah ist? Rein logisch, jetzt haben wir belegt, okay, der sagt ja alles klar, ich kann das sehr nachvollziehen, alles hat eine Ursache, das kapiere ich. Und die Ursache hat wiederum eine Ursache, das kapiere ich auch. Und die hat wiederum eine Ursache, das verstehe ich auch. Und dass dies nicht bis ins Unendliche gehen kann, das verstehe ich auch, ansonsten wäre die Kette ja nicht existent. Also muss sie einen Beginn haben, das verstehe ich auch. Aber wer sagt mir, dass dieser Beginn nun Allah ist? Das musst du mir erstmal belegen, logisch. Wer ist denn bitte schön Allah? Allah ist jemand, der Namen und Eigenschaften besitzt, oder nicht? Und deswegen sagen wir, seine Schöpfung, Subhana, diese Wirkungen, zeigen auf den Schöpfer, das ist jetzt religiös formuliert, philosophisch, die Wirkungen zeigen auf den Verursacher. Wenn ich zum Beispiel jetzt ein Handy habe oder ein Mikrofon habe, die Tatsache, dass ich dieses Mikrofon habe, was erklärt mir diese Tatsache, dass dieses Mikrofon da ist? Ja? Dass es einen Hersteller gibt, weil die Mikrofone fallen noch nicht vom Himmel. Das heißt, ich weiß, es gibt jemanden, der dieses Mikrofon gebaut hat, hergestellt hat, konstruiert hat. Was weiß ich nun über den Hersteller? Weiß ich da irgendwas oder weiß ich nichts? Ich weiß nur, gut, gab einen Hersteller. Es gab einen Anfang. Ja gut. Weiß ich was über den Hersteller? Erstens, dieser Hersteller, als er dieses Mikrofon erschaffen oder konstruiert hat, war er da tot oder war er lebendig? Er war lebendig. Also das ist ja schon mal Punkt 1. Das heißt, die Tatsache, dass dieses Mikrofon hier existiert, belegt mir, es existierte einst ein Mensch, der gelebt hat und der dieses Ding da gebaut hat, konstruiert hat. Also, die erste Eigenschaft ist, dass er lebendig ist. Was belegt mir das Mikrofon noch? Was bedeutet Fähigkeit? Erstens Wissen. Dieser Mensch, der dieses Mikrofon gebaut hat, hat Wissen über das Mikrofon, oder nicht? Weil hätte er kein Wissen, würde er das Ding hier bauen? Hat er viel Wissen oder wenig Wissen? hat viel Wissen. Der muss ja die Physik kennen und das ist ja ein kabelloses hier Mikrofon. Dann muss er auch das mit den Wellen und so weiter und so fort. Der hat Telekommunikation und so weiter. Der hat schon einiges drauf, dieser Konstrukteur, oder nicht? Er hat Wissen. Reicht das? Oder gibt's noch einige andere Eigenschaften? Ja? Er hat Macht, natürlich. Nur weil ich jetzt Professor für Physik bin, heißt das noch lange nicht, dass ich ein Mikrofon bauen kann. Ich brauche ja Macht, indem ich Geld habe, indem ich eine Firma habe oder eine Stelle, wo ich das konstruieren kann. Das heißt, er braucht Macht. Gibt es noch Eigenschaften, die auf ihn hinweisen? Er ist also... Ja, wie nennen wir das, wenn jemand weiß, wie man es am besten benutzt? Ja, das ist dann die Gebrauchsanleitung. Aber derjenige, der die Gebrauchsanleitung geschrieben hat, welche Eigenschaft besitzt er? Er ist wissend und weise. Er ist weise. Warum? Das heißt, er hat hier keinen Unfug gebaut, als er dieses Mikrofon konstruiert hat. Er ist weise, dass, wenn ich rede, diese Wellen dann irgendwo aufgenommen werden und dann, wie gesagt, weitergeleitet werden und so weiter und so fort. Er macht da keinen Unfug, sondern es sind weise Schritte, die er unternommen hat, damit dieses Mikrofon funktioniert. Wissen wir noch was über diesen Konstrukteur? Ich habe ihn nie gesehen. Ich bin ihm nie begegnet, diesem Konstrukteur. Aber nur weil ich dieses Mikrofon gesehen habe, kann ich ganz logisch ableiten, er hat die Eigenschaft, die Eigenschaft, die Eigenschaft. Was für noch? Ist dieser Konstrukteur, der es gebaut hat, blind oder kann er sehen? Vom Mikrofon. Er kann nicht blind sein. Warum? Weil wenn er blind wäre, könnte er es selbst nicht machen. Er könnte es dann einem anderen die Aufgabe übergeben. Aber er selbst könnte das Ding nicht zusammenbauen, wenn er blind wäre. Ist er taub oder kann er hören? Er kann hören, sonst wüsste er, hätte es nicht ausprobieren können und ob man die Stimme hört oder nicht und so weiter und so fort. Das ist ein Mikrofon. Da habe ich jetzt schon mal mindestens 5 Eigenschaften vom Konstrukteur abgeleitet. Das heißt, wir sagen denjenigen, die diesen Gottesbeweis kritisieren und sagen, ja, Sekunde mal, also das steht ja nicht, also logisch kannst du mir jetzt nicht belegen, es ist der Schöpfer, es ist Allah oder es ist Gott. Nein, du kannst höchstens behaupten, sagen die Atheisten, du kannst höchstens behaupten, es ist eine erste Ursache. Wer ist es, kannst du nicht belegen. Die Antwort lautet, doch. Wie willst du das belegen? Schau dir die Wirkungen an. Er ist ja Ursache für diese Wirkung. Schau dir die Wirkung an und du erkennst die Eigenschaften des Schöpfers. Und deswegen sagen wir, in jedem Geschöpf erkennen wir die Eigenschaften Allahs. In jedem Geschöpf erkennen wir die Eigenschaften Allahs. Ein zweiter wichtiger Punkt, den Allah Azza wa Jal im Koran erwähnt. Und zwar... Kann es sein, dass es 2 erste Ursachen gibt? Ich meine, logischerweise, was widerspricht denn bitte schön dieser Behauptung, dass es 2 erste Ursachen gibt? Und dann geht das weiter mit dieser Ursachenwirkung. Ja? Nein, ich sage nicht, ein Anfang vom Anfang. Es gibt 2 Anfänge. 2 erste Ursachen. Nicht, dass die erste Ursache wiederum eine Ursache hat. Dann würden wir ja in diesen Regress, in diese unendliche Reihe kommen. Und das ist ja unmöglich. Denn sonst würde diese Kette ja nicht anfangen. Aber nicht, dass es einen, sondern 2 gäbe. Ja? Warum nicht? Warum? Warum? Also der Bruder sagt, es wäre alles durcheinander. Warum? Es wäre alles unorganisiert. Warum? Ja, bitte? Es ist richtig, aber du hast mir nicht erklärt, warum. Wir brauchen jetzt logische Beweise. Einfach nur so zu behaupten, das reicht nicht aus, ja? Das muss nicht sein. Warum sollen zwei Ketten laufen? Es kann ja sein, dass beide dann zu einer Kette, zu einer Kausalkette kommen. Warum denn zwei, ja? Wie denn abhängig? Ja, warum? Ja, sie wurden nicht erschaffen. Ich habe gesagt, das sind zwei erste Ursachen, die keinen Verursacher haben. Wenn es zwei, ja? Aha, das bedeutet, sie würden sich im Weg stehen? Es gäbe dann folgende Möglichkeit, ja? Genau. Das ist natürlich, wie der Bruder auch sagte, Unordnung und Chaos kommt. Warum? Entweder ist der eine mächtiger oder es ist der andere. Oder nicht? Dann würde was umgesetzt werden? Den Willen, und das ist ja noch eine Eigenschaft zurück zum Konstrukteur. Er muss auch einen Willen haben. Ja, sonst hätte er das ja nicht gebaut. Also, der Wille des Stärkeren wird umgesetzt, also ist der Zweite kein Gott. Also hätte er nicht so viel Macht. Also hätte er nicht so viel Kraft. Oder der eine will etwas, der andere will das andere. Also wenn sie gleichmächtig wären, der eine will etwas, der andere will das andere, dann würden wir wo landen? Im Chaos. Das heißt, dieser Beginn muss einen als Anfang haben und kann nicht zwei als Anfang haben. Und deswegen sagt Allah Azza wa Jal, wenn es zwei Götter geben würde, dann würde jeder das tun, was er möchte. Und da würde was kommen? Keine Ordnung, dann würde ein Chaos entstehen. Das alles erfahre ich durch was? Nein, wir sind jetzt ganz rational. Wir reden jetzt nicht über den Koran. Das erfahre ich durch den Blick auf die Schöpfung, auf die Welt. Ich erkenne also, ich kann durch die Schöpfung ableiten, dass der Schöpfer die erste Ursache, wir reden jetzt nicht mit religiösen Menschen, wir reden mit Atheisten. Deswegen benutzen sie auch nicht unsere Formulierungen. Ja? Also nicht, dass jemand sagt, warum sagst du jetzt erste Ursache und warum sagst du der Beginn? Weil ich rede ja jetzt mit einem Atheist, der kann mit den Worten Schöpfer und Allah und Gott nichts anfangen, weil er nicht an ihn glaubt. Wir sagen also, hör mal zu, du nicht an Allah glaubst. Die Tatsache, dass es eine erste Ursache gibt, und das kann man nicht widerlegen, logisch kann man das nicht widerlegen, belegt oder die Wirkungen zeigen, welche Eigenschaften diese erste Ursache hat. Und wenn Gott der Einzige ist, dann muss er nicht nur wissen, sondern allwissend sein. Es darf also keinen geben, der wissender wäre, sonst wäre er nicht Gott. Er muss nicht nur weise, sondern der Allweise sein. Er muss nicht nur sehen, sondern der Allsehende sein. Und deswegen sagen wir, die Namen und Eigenschaften Allahs sind die schönsten Namen und die vollkommensten Eigenschaften. Das ist also der logische Beweis, dass Allah bzw. Gott subhanahu wa ta'ala existiert. Jetzt gibt es Menschen natürlich, die ihren Verstand nicht respektieren und die selbst durch diese logischen Beweise nicht auf diesen Punkt kommen möchten, sagen, ja, es gibt Allah subhanahu wa ta'ala. Und versuchen natürlich dann anders es zu belegen. Und heutzutage haben wir das Thema Zufall, ja, das Grundlage jeglicher Theorie ist, unter anderem auch die Theorie von Charles Darwin. Die Theorie von Charles Darwin beruht auf Zufall. Ja, Mutation und Selektion, so entstand die Welt und so kam es zur Evolution. Und deswegen brauchen wir bei der Theorie von Charles Darwin gar nicht so detailliert rein, sondern wir sagen, auf was beruht denn diese Theorie? Auf Zufall. Also schaue ich mir an, was ist, bitteschön, Zufall, das haben wir das letzte Mal oder das vorletzte Mal schon beredet. Was haben wir denn gesagt, kann Zufall und was kann Zufall nicht? Wozu ist Zufall in der Lage? Zufall kann mir erklären, wie etwas zusammengekommen ist, aber nicht aus dem Nichts. Also wie etwas schon Vorhandenes weiter sich entwickelt. Was könnte Zufall, noch einmal, wir glauben nicht an Zufall, wir glauben, dass alles von Allah vorher wird. Aber bei einer Diskussion, bei einer Munawara, gilt die Regel, wir geben dem Gegenüber mal einiges zu und sagen, okay, dann gehen wir mal davon aus, es gibt Zufall. Ja? Obwohl ich natürlich nicht an Zufall glaube. Denn alles ist gemäß dem Willen und der Weisheit Allahs Azza wa Jal auf dieser Welt. Auf jeden Fall, aber wenn wir sagen würden, okay, jetzt reden wir mal vom Zufall, dann kann Zufall mir nur was erklären, wie schon Vorhandenes sich weiterentwickelt. Das Beispiel vom letzten Mal. Wer war es nochmal? Max und Moritz. Nee. Also, Zaid und Amr haben sich in Frankfurt getroffen. Zufällig. Also, sie haben keine Absprache gehabt. Wir wollen uns um 9 Uhr am Hauptbahnhof Frankfurt treffen. Erklärt mir jetzt Zufall, woher Amr kommt oder Zaid kommt. Kommt aus Frankfurt, kommt aus Berlin, aus Stuttgart, kommt aus Amerika. Erklärt mir Zufall, woher er kommt? Erklärt mir nicht. Also ist Zufall nicht in der Lage zu erklären, wie etwas aus dem Nichts entstanden ist. Kann es nicht sein. Und deswegen, selbst wenn die Archäologen irgendwelche Platten und Knochen und so weiter und so fort finden, bitteschön, findet, was ihr wollt. Und bastelt es zusammen, wie ihr wollt. Erklärt mir das jetzt nur, weil ich irgendein Skelett von irgendeinem Tier gefunden habe, wie die Welt entstanden ist. Erklärt mir nicht. Erklärt mir gar nichts. Ich bin genauso nass wie vorher. Ich weiß immer noch nicht. Gut, ich weiß, es gab Dinosaurier und so weiter und so fort. Aber wie entstand, woher kommt bitte schön der Dinosaurier? Aus der Zelle im Meer, woher kommt die Zelle? Aus dem kleinsten Teil, woher kommt das kleinste Teil? Aus dem, woher kommt? Das heißt, wir müssen unbedingt logischerweise zu einem Beginn kommen, ab dem es alles angefangen hat, durch den Willen Allahs subhanahu wa ta'ala und das Allah sagt. Das heißt, dass es einen Anfang geben muss, ist logisch. Wer dieser Anfang ist, schau dir die Schöpfung an, dann weißt du, wer er ist. Und deswegen sehen wir im Koran so viele Ayat, Zeichen in der Welt. Ayat, es gibt zwei Arten von Ayat. Ayat Kauniyya und Ayat Shar'iyya. Also Ayat Kauniyya sind die weltlichen Zeichen, also die Berge, der Kosmos, das Universum, die Luft, das Wasser, die Erde, die Tiere. Das sind kosmische Zeichen, also weltliche Zeichen. Und es gibt religiöse Zeichen und das sind die Ayat. Die Ayat, die wir lesen im Koran. Beide Arten von Zeichen deuten auf Allah hin. Jetzt kommen die Menschen und sagen, doch, Zufall ist möglich. Und dann gibt es verschiedene Beispiele und ich denke, eins hat sogar eins hat der Verfasser hier auch erwähnt und zwar auf Seite 49. Als eine Gruppe, 48 folgen, fortfolgen, als eine Gruppe der Sunniya, die aus Indien stammt, zu Abu Hanifa kam, ja, also nicht Sunnit, sondern eine Gruppe Atheisten, und mit ihm über den Nachweis der Existenz des Schöpfers disputierte, versprach er, in ein, zwei Tagen mit ihnen zusammenzutreffen. Ja, also die kamen zu Abu Hanif, haben gehört, ja, da gab es einen Gelehrter im Irak, gehen wir mal zu ihm hin und dann diskutieren wir mal mit ihm. Dann hat Abu Hanifa gesagt, okay, übermorgen können wir uns treffen. Sie kamen dann zu ihm und sagten, was sagst du nun? So, bitteschön. Beleg mal bitte, dass Gott existiert. Da sagt Abu Hanifa, rahimahullah, ich denke gerade an ein Schiff, beladen mit Handelswaren und Nahrung. Die Fluten des Wassers ließen es bersten, bis es letztendlich den Hafen erreichte und seine Güter entlud. Es fand seinen Weg ohne Führer und ohne Lastenträger. Ein Schiff auf dem Wasser geht zum Ufer, da ist kein Mensch auf diesem Schiff. Kein Kapitän, niemand. Es wird entladen und beladen, die Waren gehen alleine vom Schiff. Keiner macht was, alles zufällig. Alles zufällig. Da sagten sie, darüber denkst du? Und er antwortete, ja. Da sagten sie, dann hast du keinen Verstand. Entspricht es denn der Vernunft, dass ein Schiff ohne Kapitän und ohne Lastenträger daherkommt, seine Last ablädt und wieder abfährt? Das ist doch wider jeder Vernunft. Ja, kein Mensch würde sagen, das ist möglich. Da antwortete er, warum haltet ihr das für unvernünftig? Und erachtet es als vernünftig, dass der Himmel, die Sonne, der Mond, die Berge und die Bäume, die Tiere und all die Menschen ohne Schöpfer existieren. Daraufhin aber konnten sie ihm nicht antworten. Ein zweites Beispiel, das hier der Verfasser erwähnt, sagte, als einst einer der frommen Vorfahren gefragt wurde, wie er denn von seinem Herrn Kenntnis besitzt, sagte er, ich sah eine Stadt, weiß wie Silber, aber sie war so fest, dass sich kein Tor in ihr befand und auch sonst keinerlei Öffnung. Ich erfuhr, dass sich in ihr auch eine Stadt befindet, gelb wie Gold und auch sie fest und massiv. Alsbald wurde die Stadt zerschmettert und aus ihr entschlüpfte ein Tier, das hörte und sah, das aß und sich bewegte. Da fragten sie, wie konnte es aber in der Stadt leben, ohne Luft, ohne Nahrung und ohne Wasser? Er entgegnete, es ist das Ei, das bricht und aus dem ein kleines Küken schlüpft, lebendig und hörend. Vernünftige Hinweise wie diese gibt es viele. Zu den vernunftgemäßen Beweisen der ungewöhnlichen Art gehört auch ein weiterer Vorfall. Ein Schüler einer Grundschule erlebte einmal, dass ein ungläubiger Lehrer zu den Schülern der 6. Klasse sagte, seht ihr mich? Dann sagten sie, ja. Da sagte also, existiere ich. Seht ihr die Tafel? Dann sagten sie, ja. Dann sagte er, also existiert die Tafel. Seht ihr den Tisch? Da sagten sie, ja. Da sagte der Lehrer, also existiert der Tisch. Dann sagte er, seht ihr Allah? Dann sagten sie, nein. Dann sagt er, also existiert Allah nicht. Da stand ein kluger Schüler auf und sagte, seht ihr den Verstand des Professors? Sie sagten, nein. Da sagt er, also existiert sein Verstand nicht. Ja. Diese Beispiele sollen darauf hinweisen, ob es Zufall gibt oder nicht. Da gibt es noch ein weiteres Beispiel. Und zwar, stellen wir uns vor, wir haben 100 Würfel, auf denen Buchstaben sind. Kennt ihr diese Würfel, ja? Jetzt mischen wir diese Würfel und schmeißen sie auf den Tisch. Ist es möglich, dass es jetzt ganz zufällig zu einem Wort kommt, dass ein Wort entsteht, wie zum Beispiel du, wie zum Beispiel wo, wie zum Beispiel er? Ist das möglich? Oder sagt der normale Mensch, unmöglich sowas? Ist möglich, oder nicht? Jetzt nehmen wir nicht 100, jetzt nehmen wir 1000 Würfel. Mischen die ganz gut, schmeißen sie auf den Tisch, muss ein größerer Tisch sein, ne? Und ist es nun möglich, dass ein Satz entsteht? Ich bin da. So hintereinander, ja? Ich bin da. Ist das möglich? Unmöglich? Och, so kleine Sätze sind schon möglich, oder? Oder zum Beispiel, hallo, du. Zum Beispiel. Ah, das sind halt kleine. Das ist egal, du hast unzählige Male die Versuche, kannst du unendlich oft machen. Mit 1000, von mir aus 10.000 Würfel. Ja, du kannst sie so vermischen und dann ist es schon möglich, dass du kleine Sätze bekommst. Ich bin da. Doch, das ist möglich. Würfel mal und dann wirst du es sehen. Mach das mal. Aber nicht das ist das Problem. Also nicht, dass jeder würfelt, dass von den 10.000 mal ein Satz, also nicht jeder. Nein, nicht jeder. Jetzt kommen wir zum nächsten Versuch. Wir nehmen unendlich viele Würfel auf einem unendlich großen Tisch. Ja? Und wir mischen und mischen und mischen und mischen unendlich oft. Und dann schmeißen wir diese ganzen Würfel, die unendlichen Billiarden, Trilliarden Würfel. Ist es möglich, dass ganz zufällig, ein Gedicht von Shakespeare dann entsteht? So ganz, ganz zufällig. Du musst nur lang genug würfeln. Oder zum Beispiel ein Gedicht von Goethe, so Faust zum Beispiel, ja, so das. Ja, dieses Theaterstück, ja, in Gedichtsform. Ist das möglich? Jetzt kommen die Atheisten, also nicht alle Atheisten, aber diejenigen, die ihren Verstand nicht respektieren, die dann sagen, doch, das ist möglich, du musst es lang genug machen. Was willst du dann noch antworten? Dann kannst du nichts mehr antworten. Dann kommen wir zu dem Punkt und sagen, okay, Salam, das war's. Weil dann macht es keinen Sinn mehr, weiter zu diskutieren. Ja? Es gibt dann diese Versuche, ja, von Wissenschaftlern, die holen dann ein paar Affen und legen sie vor einem Computer und dann fangen die an, so zu tippen. Und dann sagen sie, wenn du diesen Prozess Billionen von Jahren machst, dann kann ein Gedicht entstehen. Mhm, ganz bestimmt, ja. Und das ist nur ein Text. Wir reden hier nicht von einer Konstante zum Beispiel, ja. Die Tatsache, dass es Konstanten gibt auf dieser Welt, reicht ja schon aus, um zu wissen, es muss jemand da sein, der diese Welt so hält, dass alles so bleibt, wie es ist bei den Konstanten. Ob es die Entfernung ist zwischen Erde und Sonne oder die wie schief die Erdachse ist und so weiter und so fort. Das sind alles Zeichen dafür, dass wir wissen, Allah subhanahu wa ta'ala ist der Schöpfer und er lenkt die Angelegenheit. Das heißt, Zufall, noch einmal, Zufall, erklärt mir nicht, wo etwas aus dem Nichts entstanden ist, woher es kommt, aus dem Nichts. Erklärt mir nicht. Es erklärt mir zweitens nicht, wie solch komplexe Sachen entstehen. Ein Gedicht oder ein Buch, kann ich jetzt mal einfach mal Buchstaben nehmen und ich mische mich und dann kommt dieses Buch heraus und dann finde ich das Wort, die Blicke erfassen auf Seite 51 hier. Das ist doch unmöglich. Aber es gibt leider Menschen, die sagen, doch, es ist unmöglich. Es gibt eine Wahrscheinlichkeit von 0,00000000001 und solange es die 1 irgendwann mal nach 5 Kilometern Nullen kommt, solange glaube ich nicht an Gott. Das ist dann nicht mehr Wissenschaft, das ist dann Trotz. Das ist dann Trotz. Also hier geht es nicht mehr um Wissenschaft. Da kann keiner kommen von den Atheisten und sagen, also, du bist nicht Wissenschaftler. Nein, du bist nicht der Wissenschaftliche, weil du an etwas glaubst, was nicht möglich ist. Ja? Das ist also der Gottesbeweis mit dem Verstand. Und es gibt noch viele, viele, viele Beispiele, zum Beispiel die DNA. Ja? Die DNA, dass du die DNA ganz zufällig mal so entstehen lässt. Ja? Wie kompliziert und komplex die Sachen sind, die Zellen und so weiter und so fort. Deswegen ist wie man auch sagt, jedes Zeichen oder jede Schöpfung, jede Sache in dieser Schöpfung zeigt und deutet auf die Existenz Allahs und auf die Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala hin. Hier sagt der Verfasser nun weiter, Seite 51, das Unvermögen, die wahre Beschaffenheit der Dinge zu erkennen, leugnet nicht ihre Existenz an sich. Also nur weil ich etwas nicht gesehen habe, heißt es noch lange nicht, dass es nicht existiert. Die Tatsache zum Beispiel, stellen wir uns vor, du hättest in deinem Leben nie ein Flugzeug gesehen. Nie hättest du ein Flugzeug gesehen. Heißt das, dass man jetzt sagen kann, gibt keine Flugzeuge? Du hast sie nicht gesehen. Aber es gibt sie. Und die Tatsache, dass niemand Allah gesehen hat, ist kein logischer Beweis, dass er nicht existiert. Du kannst höchstens sagen, ich weiß es nicht. Der Atheist könnte höchstens sagen, ich weiß es nicht, ob er existiert. Aber kann er sagen, er existiert nicht? Kann er nicht. Die Unzulänglichkeit des Verstandes, Wahrheiten zu erfassen, ermöglicht es ihm nicht, ihre Existenz zurückzuweisen. Denn er ist von ihrer Existenz überzeugt, ohne ihre wahre Beschaffenheit zu erfassen. Dann erwähnt der Verfasser, Hafizahullah, einige Ayat, die auf diesen Punkt hinweisen, eben dass das Universum auf den Schöpfer hinweist. Und zwar zum Beispiel die Aussage Allahs Azza wa Jal, Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wal nahari wal fulki allati tajri fi al-bahri bima yanfa'u an-nas wa ma anzala Allahu min as-sama'i min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha wa batha fiha min kulli dabba wa tasrifi ar-riyahi was-sahabi al-musakhkhari bayna as-sama'i wal ardi la-ayatin liqaumin ya'qilun. In der Schöpfung der Himmel und der Erde, im Unterschied von Nacht und Tag, in den Schiffen, die das Meer befahren mit dem, was den Menschen nützt, darin, dass Allah Wasser vom Himmel herabkommen lässt und damit dann die Erde nach ihrem Tod wieder lebendig macht und auf ihr allerlei Tiere sich ausbreiten lässt und im Wechsel der Winde und der Wolken, die zwischen Himmel und Erde dienstbar gemacht sind, sind wahrlich Zeichen für Leute, die begreifen. Das ist eine Aufzählung an Zeichen Allahs tabaraka wa ta'ala. Und Allah azza wa jal sagt auch, inna fi khalqi as-samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. In der Schöpfung der Himmel und der Erde und in dem Unterschied von Tag und Nacht, von Nacht und Tag, liegen wahrlich Zeichen für diejenigen, die Verstand besitzen. Und Allah azza wa jal sagt, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan katira. Denken Sie denn nicht sorgfältig über den Koran nach? Wenn er von jemand anderem wäre als von Allah, würden sie in ihm wahrlich viel Widerspruch finden. Das ist natürlich eine andere Schiene bei der Argumentation. Und zwar, dass wir, und das kommt ja noch, durch die Offenbarung. Wir sagen den Atheisten, lest den Koran und versucht einen Fehler zu finden. Bitte schön. Die Menschheit hatte über 1400 Jahre Zeit, einen Fehler zu finden. Also wird ja langsam Zeit, einen zu finden, oder nicht? So nach 1400 Jahren. Und trotzdem findet man keinen. Es gibt nichts im Koran, was den Erkenntnissen, den wissenschaftlichen Erkenntnissen widerspricht. Nichts. Ganz im Gegenteil. Es gibt Angelegenheiten im Koran, die erst vor wenigen Jahren, 50, 100, 200 Jahren, erkannt wurde. Und das hat Al-Quran schon vor über 1400 Jahren erwähnt. Wie zum Beispiel die Stadien eines Embryos. Wie zum Beispiel das Spektrum der Farben im Meer, dass es dann immer weniger Farben gibt, die man erkennen kann, je tiefer man im Meer ist. Allah Azza wa Jalla sagte, Dunkelheit über Dunkelheit. Also es wird immer dunkler, bedeutet, es gibt immer weniger Farben und so weiter und so fort. Ja? Bitte schön, widerlegt das mal. Das heißt, wir haben die eine Schiene, das ist die logische, mit dem Verstand, mit dem Kausalitätsprinzip und zusätzlich zum Kausalitätsprinzip eben den Blick auf die Schöpfung, die zeigt uns die Schöpfung, welche Eigenschaften der Schöpfer haben muss. Und auf der anderen Seite haben wir die Schiene, schaut euch den Koran an. Und das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Und da werden wir sehen, dass wissenschaftliche Erkenntnisse vorhanden sind, die schon vor 1400 Jahren erwähnt wurden. Allah azza wa jalla sagte auch: أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ. Haben sie denn nicht über das Wort nachgedacht oder ist zu ihnen gekommen, was nicht zu ihren Vorvätern kam? Allah azza wa jalla sagt auch: كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Dies ist ein gesegnetes Buch, das wir zu dir hinabgesandt haben, damit sie über seine Zeichen nachsinnen und damit diejenigen bedenken, die Verstand besitzen. Das heißt, diese Ayat erläutern und deuten darauf hin, dass der Mensch sich diese Schöpfung anschauen möchte. Und wie gesagt, die Atheisten heutzutage haben nur einen Ausweg. Und das ist Zufall. Die haben nichts anderes. Nenn es Theorie von Darwin, nenn es irgendwas. Es ist Zufall. Und Zufall, wie gesagt, billigt gar nichts. Ja, Zufall billigt überhaupt nichts. Und von daher bleibt nur noch die Möglichkeit, dass Allah Azza wa Jal eben existiert. Wir machen das nicht, wie einige Philosophen, ja, Feuerbach und Co., gesagt haben, der Mensch projiziert diese Gedanken, dass Gott existiert, nur weil er nichts anderes und Besseres gefunden hat. Ja? Nur weil er manchmal traurig ist, braucht er eben einen, damit es ihm besser geht. Ah, ja, ja, im nächsten Leben gibt's dann das Paradies und so. Das stellt sich der Mensch nur so vor. Nein, wir glauben nicht an Gott, weil wir nichts Besseres gefunden haben, sondern wir glauben an Gott, weil alle Belege darauf hinweisen, dass er existiert, subhanahu wa ta'ala, und weil Allah azza wa jalla eben der Allerbeste ist, subhanahu wa ta'ala, nicht weil wir es so wollen, sondern weil Allah eben so ist, jalla fi ula. Das ist also der Beleg gemäß dem Verstand. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen mit dem Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala füllen. Wa jazakumullahu khayran wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.